Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio zu einer neuen Woche. Wenn ihr euch mit mir diese Woche unterhalten wollt oder gar heute Nacht schon unterhalten wollt, ruft ganz einfach diese Telefonnummer an 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ilse ist die Erste und ich grüße sie herzlich, 61 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Ilse. Spät, aber gut. Ich hoffe. Um was geht es? Mein Freund Werner und ich, wir wollten uns bei dir bedanken für die tollste Liebesnacht unseres Lebens. Nein. Ja. Ich bin daran positiv gesehen schuld. Ja. Wie kommt das? Was ist geschehen? Ja, was ganz Tolles. Und zwar hattest du im Dezember die Anregung gegeben, doch die Millenniums-Orgasmus-Nacht zu machen. Ja. Und genau das ist uns durch einen schlimmen Orkan passiert. Ist nicht wahr. Ilse und Werner sind ins Jahr 2000 mit einem gigantischen Orgasmus gerauscht. Aber ganz toll. Wegen eines Orkans? Was ist da? Ja, da war so ein schwerer Orkan und wir wollten an für sich in den Schwarzwald fahren. Ja. Und dann kam der Orkan und da war alles, musste alles rückgängig gemacht werden. Und dann sind wir zu Hause geblieben. Ja. Und da wir alle alles schon abgemeldet hatten, haben wir uns hier im Haus verkrochen und haben gesagt, so, dann wollen wir mal sehen, ob Domian, der ja immer gute Ideen hat, ob das auch hinhaut. Und das hat super hingehauen. Um wie viel Uhr habt ihr angefangen? Wir haben angefangen, also an für sich schon nachmittags. Also nachmittags schon? Ja, nee, nicht mit dem. Nicht mit dem. Ich meine mit dem. Mit der Vorbereitung. Gut. Mit dem haben wir angefangen, so gegen 8:30, 9:30 mit einem schönen Quickie, damit wir schöne Ausdauer hatten. So sind die Alten heutzutage, ne? Ist mir klar. Also um halb neun ging's los. Also einen kleinen Quickie gemacht, damit wir nicht zu erregt waren. Ja, ist klar. Nicht? Aus langer Erfahrung weiß man das. Und dann haben wir uns um 11 dann wieder zu Bett begeben und haben dann wieder angefangen. Mhm. Und immer schön. Habt ihr es denn geschafft? Aber genau Punkt wird, das, als alle Glocken läuten, haben wir uns die Glocken auch geläutet. Das genau wollte ich wissen. Es war einfach super. Das heißt, wir haben es nochmal wiederholt an unserem Geburtstag am 28. Januar. Da haben wir gedacht, dann feiern wir mal rein, denn wir haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Ja. Und das haben wir dann nochmal praktiziert. Kann ich nur allen Leuten empfehlen. Also du bist 61, wie alt ist Werner? Der ist auch 61. Ist auch 61. Wir haben am gleichen Tag im gleichen Jahr Geburtstag. Im gleichen Jahr auch Geburtstag. Ja. Also das ist natürlich das allerbeste Omen für das neue Jahrtausend. Das kann ich dir sagen. Ne? Also spektakulärer kann man das gar nicht anfangen. Nee. Als mit Lust schreien. Ne? Wir sind hier draußen, wir haben ein Haus und hatten alles schön dunkel gemacht, sodass keiner wusste, dass wir da waren, damit wir ja nicht gestört wurden. Und ihr könnt ja euch auch die Kehle aus dem Hals brüllen. Ja, na und wie? Das könnt ihr ja. Das kann ich dir sagen. Es war fantastisch. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Ja. Und das flutscht alles immer noch so gut. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Kann man gar nicht beschreiben. Habt ihr euch denn danach wenigstens dann noch ein Gläschen Sekt gegönnt? Also erstmal sind wir so auf der Puste. Wir mussten uns dann erstmal erholen. Ja. Denn über eine Stunde, das ist selbst in unserem Alter etwas anstrengend, zurückhalten, nicht? Denn wir wollten ja auch die Glockenläuten hören bei uns selbst, nicht? Ja. Aber wie gesagt, war so toll. Ja. Und wir haben das eigentlich als Spaß so gemeint, weil wir eigentlich gedacht hatten, es ginge nicht. Aha. Es geht. Und wie gesagt, wir haben es am 28. Januar, an unserem Geburtstag, haben wir es wiederholt. Aber ihr habt es hinterher noch begossen mit dem Gläschen Sekt. Ja, haben wir. Das habt ihr. Ja, natürlich. Dann bin ich ja sehr froh, dass ich diesen Rat gegeben habe. Ja, und wir wollten gemeinsam bei dir anrufen. Werner ist heute leider nicht da. Ja. Wir wollten gemeinsam bei dir anrufen, aber wir sind nie durchgekommen. Hätte ich das nicht gesagt damals, ihr hättet dann Fernsehen geguckt wahrscheinlich, ne? Ja, oder mit Familie oder weiß ich was. Und so haben wir uns dann abgeschottet. Ja. Haben auch allerhand gelogen. Und so haben jetzt, wir waren in Frankreich bei der Hochzeit von unseren schwulen Freunden. Mhm. Und da haben wir das erzählt. Ja. Und dann, siehe da, du warst da kein Unbekannter. Aha. Ja. Das ist natürlich noch schmeichelhafter. Also in Straßburg und Paris können sie euch irgendwie empfangen. Ja, ich weiß, ja. Das Ach, geht. Das weißt du. Das über Satellit geht das, ja. Mhm. Das wusste ja. ich nicht. Und die haben dann gesagt, also ihr haben mir gesagt, jetzt ist viel zu spät, und aber wir hatten ein paar Mal angerufen, weil du gesagt hast, es ist keiner auf die Idee gekommen. Ja. Und dann hatten wir das erzählt, haben die gesagt, also jetzt habe ich gesagt, also heute bin ich ununterbrochen dran geblieben. Wir danken dir ganz herzlich. Ich habe also wirklich gern geschehen. Ich habe es gerne empfohlen, Ilse. Und bleibt so, wie ihr seid. Na klar. Und ich wünsche euch noch viel Spaß miteinander. Ja, das dir und Wärme. Haben. Denn, muss ich auch sagen, ich kann es nur empfehlen. Der beste Sex des Jahrtausends. Ja, also für uns, ja. Nicht? Schönen Grüße an Werner. Ja, und tschüss. Für euch noch alles Gute. Danke nicht? Sehr, vielen tschüss. Dank. Tschüss. Das war Ilse, 61 Jahre alt. Sie erzählte uns von ihrem Millenniums-Sex. Wenn ihr mich auch anrufen wollt und mir irgendwelche netten Sachen erzählen wollt oder vielleicht auch ernste Sachen, oder wenn ihr ganz einfach mit mir reden wollt über alles Mögliche und Unmögliche, über Gott und die Welt, über ernste oder auch lustige Sachen, ruft ganz einfach an, kostenfrei 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Sandra ist jetzt dran und die ist wie Hallo, alt? Domia. 22. Hallo Domia. Ja, Sandra, guten Morgen. Dein Thema. Morgen. Ja, ich habe jetzt am Freitag musste ich meinen 23-jährigen Freund beerdigen. Am letzten Freitag. Der ist am 7.3. mit einer Lungenembolie gestorben. Mhm. Aber hat er einfach so eine Embolie bekommen oder war er vorher erkrankt? Nein, also wir haben ihn, die Woche davor ist er donnerstags zu seinem Hausarzt gegangen, weil er einfach nur Schmerzen im Bein hatte. Mhm. Einfach so, aus heiterem Himmel Schmerzen im Bein. Ja, und da. Keine Beschwerden vorher gehabt. Nee, also er hatte früher immer Venenentzündungen gehabt, weil er war auch stabil und er ist halt Koch für gestanden. Mhm. Ne? Ja, und auf jeden Fall hat der Arzt ihn dann wieder nach Hause geschickt. Mhm. Und bin ich am Freitag letzte Woche halt mit ihm zu meinem Hausarzt gegangen. Mhm. Der hat ihn darauf den Samstag ins Krankenhaus eingewiesen. Ja. Und da haben sie mir auch Blutverdünner gegeben, weil sie eine Thrombose entdeckt haben. Mhm. Ja, und das Problem ist, die Blutverdünner haben nicht angeschlagen. Mhm. Die haben mehrere das haben wir jetzt im Nachhinein erfahren, er muss mehrere Thrombosen gehabt haben. Mhm. Wo? Im Bein? Nee, im Bein war nur eine, im rechten, direkt in der Kniekehle. Mhm. Die war zwischen 3 und 5 cm groß. Mhm. Und irgendwo muss er noch welche gehabt haben. Denn, die haben um 1:30 hat er den Notruf gedrückt vom Bett aus, mhm. weil er keine Luft mehr gekriegt hat. Und, es gehen ja von der Lunge her 2 Äste ab. Bitte? Es gehen von der Lunge her 2 mhm. Äste ab. Also am Nachmittag hat er den Notruf gedrückt? Nee, das war nachts. 1:30 nachts. Und wann ist er dann verstorben? Um 2:30. In der Nacht? In der Nacht. Mhm. Also da war ja nicht viel Zeit mehr zwischen. Hat man irgendetwas noch Besonderes unternommen? Nein, gar nicht. Also seit Samstag lag er ja auch nur im Krankenhaus, mhm. im Bett. Ich meine, nachdem er den Notruf gestartet hat, ist da noch irgendwas Besonderes passiert? Also was ich nur weiß, ist, dass sie versucht, über eine Stunde versucht haben, ihn ewig zu reanimieren. Mhm. Die haben ihm sogar einen Herzschrittmacher eingesetzt. Wie, in der kurzen Zeit? In der kurzen Zeit, ja. Mhm. Die haben ihm direkt in die Lunge was gespritzt, damit sich die Tromben auflösen. Mhm. Aber es war alles zu. Mhm. Jetzt sagst du, er wurde am Freitag beerdigt. Ja, jetzt am Freitag. Letzten Freitag. Mhm. Wie lange wart ihr miteinander zusammen? Wir waren fast 3 Jahre zusammen. Mhm. Wir haben auch eine kleine Tochter. Und im Januar war ich schwanger und habe da noch das Baby verloren. Mhm. Jetzt. Und ja. Wie geht es dir im Moment? Ja, ich versuche das alles zur Seite zu schieben. Mhm. Weil irgendwie meine Tochter braucht mich. Mhm. Und die Leute kommen auch zu mir und wollen getröstet werden. Welche Leute? Ja, Freunde von ihm. Die wollen von dir getröstet werden? Ja, die kommen zu mir, um mit mir drüber zu reden. Ja, das ist ja auch okay, ne? Das, wenn man ja, das aber dann wollen sie halt, sie kommen zu mir und ja, fange an zu weinen und dann muss ich sie natürlich auch in den Arm nehmen. Ich kann sie ja nicht sitzen lassen. Aber du könntest ja auch weinen zum Beispiel. Nicht vor den Leuten. Hm. Also hast du dann das Gefühl, da noch die Starke sein zu müssen und spielen zu müssen? Ja. Hm. Hast du denn jemanden, wo du auch weinen kannst? Eigentlich ja, aber auch da traue ich mich nicht richtig. Wer wäre das, wenn überhaupt? Meine allerbeste Freundin. Und warum traust du dich bei der nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selber nicht. Aber das ist doch, dafür sind doch die allerbesten Freunde und Freundinnen da, Sandra. Dass man eigentlich in solchen. Schon. Das ist ja nun eine der schlimmsten Situationen, wenn nicht die schlimmste Situation deines bisherigen Lebens, die du durchlebst im Moment. Und da weiß ich nicht. Ich kann es für mich echt nicht erklären. Ich stehe da und will und kann nicht. Das heißt, du redest mit gar niemandem ganz, ganz intim über das, was in dir vorgeht? Nein. Auch jetzt die Zeit nicht bis zur Beerdigung nach der schrecklichen Nachricht. Das hast du alles in dich hineingefressen? Ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Ich war morgens, sein Papa hat mich um 3 Uhr angerufen, hat mir das gesagt. Dann war ich endlich um 6 Uhr im Krankenhaus morgens. Ich habe den gesehen. Ich habe den geschüttelt. Ich konnte das nicht glauben. Also du hast ihn dann verstorben gesehen? Ja. Weil er hat ausgesehen, als ob er geschlafen hat. Und als ob jeden Moment sein typisches Grinsen kommt. Er ist am Freitag beerdigt worden. Wann ist er verstorben? Am Dienstag. In der Nacht vom Montag auf Dienstag. Ich habe auch fast das Gefühl, als würdest du im Moment immer noch unter Schock stehen. Ja, ich schieb's einfach weg. Es geht ja nicht. Meine Tochter muss... Und das Schlimmste ist, ich gucke ihr ins Gesicht, sie sieht aus wie er. Ich deute auch deinen Anruf hier bei mir als schon so ein Hilferuf, einfach mal reden zu wollen, wenn du bisher nicht geredet hast. Ja. Wie ist denn das so mit der Familie, also mit seiner Familie oder deiner Familie? Öffnest du dich da auch nicht? Meine Mama kommt mir nur mit Vernunft, also sie hat mich auch so bisher nicht einmal in den Arm genommen oder so. Ich glaube, dann wäre sowieso alles losgegangen. Und sein Papa, er frisst das selber alles in sich rein. Also Sandra, ich finde das ganz nötig und unumgänglich, wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat und noch erlebt. Du erlebst das ja im Moment, das ist ja alles ganz akut und ganz frisch, dass man sich so seelisch vom Herzen her richtig gehen lassen kann und muss ab und zu. Das heißt, dass man weint, dass man vor jemandem sich richtig auszieht und sagt, so fühle ich mich. Und ich kann nur noch auch an dich appellieren, dass du das durchaus deiner Freundin, deiner besten Freundin auch zumutest. Sie wird dir schon helfen. Ja. Und ich möchte dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest noch. Und ihr habt dann auch etwas Zeit oder auch länger Zeit miteinander. Sollen wir das so machen? Ja. Leg mal bitte auf, die Annette, das Annette heute Nacht, ruft dich gleich wieder an. Und ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Conny. Und Conny ist 41 Jahre alt. Ja, hi Domian, hallo. Eine Frau. Ja, Domian, ich habe leider auch kein schönes Thema. Es ist auch alles ein bisschen traurig. Ich habe 3 Kinder, 17, 15 und 10 Jahre. Und der 15-Jährige, der macht mir unheimlich große Sorgen. Erstmal, der ist ziemlich gewalttätig, der verhaut andere Kinder. Da hatte ich heute Mittag schon eine Debatte, da wird er jetzt wahrscheinlich eine Anzeige an den Hals kriegen. Heute Abend musste ich zum Direktor, der geht jetzt in die 6. Klasse, geht das 9. Jahr in die Schule, 6. Klasse. Die macht er jetzt schon das zweite Mal. Der geht mit 15 geht er erst in die 6. Klasse? Ja, und hat das Ziel der 6. Klasse wieder nicht und mir wurde nahegelegt, ich sollte den Sommer aus der Schule nehmen, Domian. Dann hat er einen Abschluss 5. Klasse, was soll denn aus dem Kind noch werden? Er ist auf der Hauptschule, ne? Nee, das gibt's bei uns in Sachsen-Anhalt gar nicht mehr. Wenn, dann müsste er die 10. Klasse Sekundarabschluss schaffen, Hauptschule ist abgeschafft. Das läuft jetzt noch ein Jahr oder was, also der geht normal, das ist ja noch Förderstufe oder was, das ist der Seit wann hat er denn solche Schwierigkeiten? Oder seit wann hast du auch so Schwierigkeiten mit ihm? Er ist jetzt 15, sagst du. Ja, der Carsten, der ist normal eingeschult. Ich meine, der hat viele Schwierigkeiten. Der ist sehr klein. Der ist jetzt 1,50 Meter. Der hat immer mal wieder kreisrunden Haarausfall. Da ist mitunter, dass der bis zu 50% der Haare verliert. dann kannst du dir ja vorstellen, was der da zu leiden hat. Moment, was ist das? Ist das eine Krankheit irgendwie? Das ist genetisch bedingt, das hat er von seinem Vati erbt. Der hat auch keine Haare mehr. Eines Tages sieht er aus wie sein Vati. So, und dadurch hat er auch schon in der Schule unheimlich viel mitgemacht. Eine Außenseiterrolle auch. Ich habe für den auch doll gekämpft, Domian. Ich habe die zweite Klasse musste wiederholen, weil er in Deutsch so schlecht war. Da gebe ich auch den Lehrern Schuld, die hätten den damals schon mal zum Psychiater und mal durchtesten, was da los ist, warum der Junge das nicht kann. So, dann ist er in der zweiten Klasse, wo er dann die nochmal wiederholt hatte, sind wir umgezogen, dann kam er in einer anderen Schule, da kam er überhaupt nicht klar. Da hat er ständig 5, 6 Kinder gehabt, die den jeden Tag verrollt haben. Das heißt, er ist morgens zu spät zur Schule gegangen, damit sie ihn vor der Schule nicht erwischen könnten. Und zwischendurch ist er nach Hause, weil er die Schnauze voll hatte. Dann habe ich mit Hilfe vom Psychologen und dann haben sie nochmal getestet, dann haben sie festgestellt, er hatte wahrscheinlich mal eine Leserechtschreibschwäche, was natürlich keiner festgestellt hatte, da man ihn ja nicht angeguckt hat. Er hatte aber wohl 70 Fehlerpunkte gebraucht und 60 hat er bloß gehabt. Das heißt, man hat ihm die LRS als Krankheit nicht mehr anerkannt. Ja, dann hat er die 5. Klasse da in der alten Schule, dann habe ich gesagt, gut, der fängt jetzt nochmal vollkommen neu an. 5. Klasse ist ja dann aus der Grundschule raus, in die Sekundarschule und so, habe ich gesagt, ich mache den jetzt in eine andere Schule und dann macht er nochmal die 5. Klasse mit Kindern, die aus einem anderen Ortsteil, die haben nur eine Grundschule in dem Ortsteil. Kamt ihr denn nie auf die Idee, Conny, ihn in eine Sonderschule zu schicken, wenn er solche Probleme hat? Ja, hätte man das in der zweiten Klasse schon festgestellt, dass der Junge eine LRS hat, hätten sich die Lehrer darum gekümmert. Ich habe doch das überhaupt nicht als LRS angesehen. Geht das denn jetzt nicht mehr? Nein, das geht nur in der ersten, zweiten Klasse oder so und dann oder eventuell noch dritte und dann nehmen die Kinder in der Sonderschule nicht mehr. Also du stehst jetzt da, dass der Junge eventuell... Ich bin alleine mit den drei Kindern, Domian, ich bin fix und fertig. Es steht die Gefahr, dass er aus der Schule rauskommt, er hat überhaupt gar nichts. Nee, der Direktor hat heute mit mir gesprochen und hat zu mir gesagt, am besten ist, ich nehme... Der hat auf ein Halbjahreszeugnis 5,5 und er gibt sich auch keine Mühe, um das irgendwie zu verändern oder was am besten ist. Ich nehme ihn zum Schuljahresende raus. Und was soll dann werden? Auf die Berufsschule für ein Jahr, so ein berufsvorbereitendes Jahr. So, und dann werden wir weitersehen. Ich sage, naja, bloß was soll er damit? Ich sage, dann hat der Abschluss 5. Klasse, und den nimmt mir doch keiner für eine Lehre ab. Ich weiß, dass Sonderschüler und sowas hier bei uns, da wird hier im Osten sehr viel gemacht, muss ich sagen. Das ist hier Kämmerschule und BKM. Hast du dich immer richtig informiert, ob es jetzt nicht doch in dem Alter auch noch eine Möglichkeit gibt, vielleicht in eine Spezialsonderschule ihn noch irgendwie reinzukriegen? Domian, das geht nicht. Der ist ja nicht behindert, der gilt nicht als behindert, also kriegen wir nicht. Und Sonderschule nimmt ihn auch nicht mehr, dafür ist das schon zu alt. Die nehmen nur bis zu einem bestimmten Alter. Okay, jetzt lass mich mal fragen, was mit diesem, dass er ein Jahr zur Berufsschule geht, was bedeutet das? Ein Jahr Berufsschule? Na, hier dieses berufsvorbereitende Jahr. Das heißt, danach könnte er eventuell eine Lehre machen? Ja, aber keine Lehre. Das ist dann so eine überbetriebliche Ausbildung, was so die berufsbildenden Schulen ihr anbieten, weil Erwachsene auch hingehen kannst in eine Fortbildung. Und die machen auch Erstausbildung. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das die einzige Möglichkeit im Moment ist, die er so formal überhaupt noch hat? Ja, ich kann dann noch ein Jahr weiter in die Schule gehen lassen, aber dann muss er die 6. Klasse nochmal machen. Das heißt, der macht dann das dritte Mal die 6. Klasse und dann muss ich ihn ja dann rausnehmen. Er ist er 16 und was will er dann noch? Und dann hat er einen Abschluss 6. Klasse. So, jetzt sag mir mal, was spricht dagegen, wenn es offensichtlich keine anderen Möglichkeiten gibt, dieses doch zu versuchen mit dem einen Jahr Berufsschule? Ja, und dann? Ja, da muss man weiter gucken, wie er sich da gemacht hat. Ich meine, was ist jetzt eine Alternative da, wenn du sagst, es gibt überhaupt gar nichts mehr? Die Alternative ist, er hängt dann auf der Straße. Ja, Domian, pass mal auf, ich habe jetzt selber einen Ausbilderschein gemacht. Das heißt, ich bin selber berechtigt, Lehrlinge auszubilden. Und zwar kann ich Kellner und ich kann Bürokaufleute ausbilden. Ich habe noch mal eine Umschulung gemacht, bin Kauffrau für Bürokommunikation. Früher habe ich irgendwann mal Kellner gelernt und habe jetzt den Ausbilderschein. Die IHK lässt aber Kinder zur Prüfung, zur Facharbeiterprüfung, wenn du jetzt eine Lehre machst, dann musst du ja irgendwann die Facharbeiter, bei uns hieß das früher Facharbeiter, und du machst nachher deine Prüfung. Dazu musst du aber einen bestimmten Berufsabschluss haben. Du musst doch wenigstens einen Hauptschulabschluss oder irgendwas haben. Du kannst doch nicht mit einem Abschluss... Aber dann verstehe ich nicht, wozu ist dieses eine Jahr denn dann nötig oder sinnvoll? Er hat gesagt, ich soll dann mal da hingehen und soll mit den Leuten von der Berufsschule sprechen und so weiter. Und naja, dann geht das halt so weiter und vielleicht hat er Glück und kriegt irgendwann mal eine ABM oder mal eine Umschulung. Eine Umschulung kann er aber nur machen, weiß ich, hundertprozentig, wenn er überhaupt erstmal eine Erstausbildung hat. Also Conny, da bin ich natürlich jetzt... formal völlig überfordert, was es da an Möglichkeiten gibt. Ja, ich denke nur, dass du bist ja nur die Verantwortliche, ja, dass du alles in die Wege leiten musst, was irgend möglich ist, damit er überhaupt etwas in der Tasche hat. Und wenn es erstmal dieses Jahr ist, was er durchgestanden hat, und wenn ihr vielleicht dazu parallel nochmal in eine Beratung gehen würdet, bist du da, oder bist du da schon gesättigt mit Beratung? Ich war ja mit denen schon mal bei einer Psychologin. Er hat dann auch hier so einen, weil er auch dolle fisselig erstörten Unterricht. Mhm. Er schreibt nicht mit. Du musst dir mal seine Hefte angucken. Da hat er eben meine große Tochter, die hat einen Freund, die kommt dieses Jahr raus aus Schule, die will eine Lehre als Köchin machen. Die geht jetzt 10. Klasse. Die haben gesagt, Carsten, komm, wir helfen dir. Das geht so nicht. Mhm. Bring Hefter mit von der Schule, wir schreiben dir das ab, wir holen das alles nach, wir lernen das nach. Domian, der bringt keinen Hefter mit, weil ihm keiner einen gibt, weil er ja so ein Lodderbatzen ist. Der hat in seinen Heftern, das musst du dir vorstellen, von September bis jetzt, da stehen in manchen Heftern zwei Sätze drin. Der schreibt im Unterricht nichts mit, der macht nicht mit. Ich weiß nicht. So, jetzt pass auf, was das Psychologische angeht, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin redest. Ja. Ne? Ja. Das ist die Annette. Was das andere angeht, bin ich der Auffassung, ganz so grundsätzlich, dass du mit ihm alles machen musst, was irgend möglich ist. Komm her, wenn du wüsstest, was ich alles schon gemacht habe. Ich war auch im Jugendamt, ich war bei einem Psychologen, der hat so einen Kurs damit gemacht zum Konzentrationen lernen und Nein, ich meine auch, was möglich ist, wenn es mit der Berufsschule, wenn es diese Möglichkeit gibt, mach das. Ja. Rede aber jetzt, was das psychologische Problem angeht, weil es scheint ja wirklich ein sehr großer Problemfall zu sein. Ja, ich habe auch heute seinen Vater angerufen, der ist zwar wieder verheiratet, und seine Frau will das auch nicht, die spricht garantiert oder vier Wochen nicht mit denen, weil ich angerufen habe, das ist mir jetzt scheißegal. Ich habe gesagt, der muss hierher kommen. Du fühlst dich jetzt mit überfordert, ne? Ja, ich pass auf. Verfahren kennst du, legst auf und wir rufen dich an, die Annette ruft dich an und dann beratschlage mit ihr das mal ganz detailliert, was man da psychologisch machen kann. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen, ich würde mich sehr freuen. Ja, sehr schön. Alles Gute, Conny. Gut, alles klar. Von Herzen, tschüss. Tschüss. Wer ist dran? Eine junge Frau, die 24 Jahre alt ist. Ja. Und wie heißt sie? Nicole, guten Morgen. Hallo. Na? Was reden wir? Hatte ich folgendes Problem bis vor kurzem. Ich konnte rechts und links nicht auseinanderhalten. Das kenne ich. Also ich nicht von mir aus. Ich kenne Menschen, die, wenn ich im Auto sitze und oder neben sitze, fahr mal rechts, dann fährt der links oder so. Ne? Genau. Und das dann schimpfe ich, dann sage ich, mein Gott, hier ist doch rechts, warum fährst du links? Ja, das kenne ich. Da habe ich auch ganz viele schon gehabt, die sich da tierisch drüber aufgeregt haben. Siehst du mich jetzt im Fernsehen? Bitte? Siehst du mich im Fernsehen? Ja, ich sehe dich. Mit welchen Finger bewege ich? Jetzt von mir aus oder von dir aus? Von dir aus. Von mir aus ist links. Gut. Und jetzt? Rechts. Na gut, der Test ist schon mal bestanden. Das heißt, du hast das jetzt gelernt, oder wie? Ja, also gelernt nicht richtig. Ich habe mir einfach letztens eine Familienzeitung gekauft und da stand also ein Tipp für Kinder drin. So lernt ihr Kind, sich richtig anzuziehen. Welcher Finger ist das? Anzuziehen. Welcher Finger? Links. Ich mache jetzt immer so kleine Zwischentests. Okay, erzähl weiter. Okay, und da stand also drin, dass man die Schuhe da morgens hinstellen soll und ein L in den linken Schuh kleben soll. Und die Hand von dem Kind, die das L mit dem Zeigefinger und dem Daumen richtig rumschreiben kann, das wäre links. Und wie ich das gelesen habe, habe ich sofort gedacht, Kehr, das ist doch meine linke Hand. Also die kann das. Also diese Hand kann das, das ist links. Das ist toll. Und seitdem kann ich das. Und du hast auch das L in den Schuh gelegt? Nein. Ich habe das nur gelesen. Mhm. Wie ich das gelesen habe, da dachte ich, probierst du mal aus. Also nochmal, das habe ich so ganz richtig nicht verstanden. Mit links. Und seitdem kann ich das. Nochmal die Erklärung mit der Hand. Also die Hand, die was macht? Die den Zeigefinger und den Daumen zu einem L formt. Zum L formt und das richtig rumsteht. Stimmt. Bei mir stimmt das auch. Nicht machen, sonst kann ich wieder nicht. Ist auch meine linke Hand. Mal gucken, wie es auf der anderen aussieht. Das ist gar kein Buchstabe. Ja. Ne, das ist irgendwas. Also eigentlich andersrum, den Daumen so nach unten, also schon gerade nach vorne strecken. Ihr anderen übt das auch mal zu Hause, ob das bei euch auch so ist. Ist die linke Hand. Und seitdem funktioniert es. Seitdem funktioniert es. Genial. Ja. das ist, ich habe da auch derbe Probleme mit gehabt in der Fahrschule zum Beispiel. Da sagt der Fahrlehrer so, jetzt nächste rechts, nächste links. Aber wenn du fährst, ne, kannst du ja auch nicht erst die Hand vom Steuer nehmen und gucken, wo ist jetzt, wie sieht's aus, so. Das ist jetzt nicht. Das geht ja auch nein, ich weiß es jetzt einfach. Du weißt es. Also diese Hand kann das L richtig rumfahren. Das ist die L-Hand. Ich muss also nicht vorher gucken. Ja. Das kann ich jetzt. Ja, das ist natürlich so, so kann man sich überlisten, ne? So kann man diese geistige Schwäche, nennen wir es mal so, kann man natürlich so ausbügeln, ne? Ja, es ist komisch. Das ist sehr schön, dass du angerufen hast, weil wir bestimmt viele Zuschauer und Zuhörer haben, die auch diese Rechts-Links-Schwäche haben. Und jetzt ist ihnen ein Licht aufgegangen und alle sitzen jetzt vor dem Fernseher und gucken so, ne? Und sagen, das ist sie. Ja, ich hatte das ja auch schon mit anderen Sachen, mit einer Uhr um den linken Arm gebunden oder so und hat mir gesagt, so, das ist jetzt um links. Ja. Und das konnte ich mir aber komischerweise nicht mehr. Wobei das eigentlich dann noch einfacher wäre, ne? Ja, eigentlich schon. Eine schöne kleine Uhr. Bitte? Ist auch so eine schöne kleine Uhr hier, ne? Ja, eigentlich müsste das gehen. Sonst bist du gesund und es geht dir gut? Ja, ich bin jetzt ein bisschen krank, ein bisschen schnupfen. Naja, das wird ja schon wieder gut werden. Was machst du sonst so in deinem Leben? Im Moment bin ich Hausfrau und Mutter. Hausfrau und Mutter? Ja. Wie viele Kinder gibt es denn schon? Ja, eins. Eins. 4 Jahre ist der. Schon auf 4 Jahre? Ja. Hat er das auch schon mit links und rechts? Nee, also der kann es eigentlich noch nicht so, also rechts und links weiß er eigentlich noch nicht so, wie es überhaupt ist. Aber wenn er dann dieses Problem vielleicht auch mal hätte, hast du eine geniale Idee. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. So, dann wünsche ich der Hausfrau und Mutter gute Besserung. Danke. Der Kleine pennt schon? Ja, der schläft schon. Und ich glaube, das ist jetzt so eingebrannt, das vergisst du jetzt nie wieder, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Wir danken dir sehr herzlich für den Tipp. Jo. Tschüss, Nicole. Tschüss. Sascha, 19 Jahre. Und im Hintergrund gibt es auch noch eine Tanja, die ist 10 Jahre älter. Wen habe ich jetzt zuerst dran? Sascha? Ja. Sascha, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. So, du hast mich oder ihr habt mich angerufen. Ja. Warum? Ja. Ich habe auch eine Hausfrau und Mutter neben mir. Du hast auch? Ja, und zwar, sie ist halt 10 Jahre älter. Ja, ist das denn deine Hausfrau und Mutter? Also nicht deine Mutter, sondern... meine Hausfrau, Deine Hausfrau, deine Frau. Meine Freundin. Deine Freundin. Ja. Die ein Kind hat von dir. Nee, von mir, von dem Ex-Mann. Mhm. Von dem hat sie sich vor 2 Jahren scheiden gelassen. Mhm. Und ja, wir sind jetzt seit 3,5 Jahren zusammen. Seit 3,5 Jahren schon? Ja. Seit 3,5 Jahren? Du bist 19 Jahre alt, da warst du 15,5. Ja, ich war kurz vor meinem 16. Geburtstag. Mhm. Ja. Das ist eine eher ein bisschen ungewöhnliche Geschichte, aber vielleicht noch kein Grund, um mich anzurufen. Erzähl, warum hast du angerufen? Ja, ich wollte dich anrufen, weil mir das so auf den Geist geht, dass die Leute sich hinter uns das Maul zerreißen. Ach so, du junger Spund mit der alten Frau, ne, von 29 Richtig. Jahren, die auch noch ein Kind hat. Genau. Wohnt ihr denn zusammen auch? Ja, wir wohnen jetzt seit 3 Jahren auch schon zusammen. Auch seit 3 Jahren? Ja. Also wie lange habt ihr euch? Ihr habt euch ein halbes Jahr beschnuppert und dann seid ihr zusammengezogen? Ja. Ist das denn deine erste Freundin? Nein, meine erste Freundin nicht. Wie viel hast du denn vorher schon gehabt? Oh. Ah, wenn wir darüber reden wollen. Ja. 20. Ja. Nee, komm, also viel waren es bestimmt nicht. Ja, was heißt Freundinnen? Die meisten halt so Jugendlieben. Also Händchen halten. Die Händchen halten. Also ist Tanja die erste Frau, mit der du geschlafen hast? Wollen wir es doch gerade rausfragen? Ja. Ja, die erste Frau eigentlich, wo ich den Sex für schön empfunden habe. Hattest du vorher Sex, den du nicht schön empfunden hast? Ja, das war... Mit so jungen Dingern wahrscheinlich, ne? Nee, das war mit Mädchen... ich wollte es halt unbedingt haben, weil ich gedacht habe, jeder macht's und es ist ja so schön. Mhm. Ne? Und ich habe halt schlechte Erfahrungen damit gehabt beim ersten Mal, weil ich habe sie nicht geliebt. Ja, ne? Man soll auch nicht an zu junge Mädchen ran. Ja. Man muss immer die etwas Erfahreneren haben. Jetzt erzähl mir mal bitte, warum du dann mit deinem mit zarten 16 Jahren schon zu Tanja gezogen bist. Ja, es war von Anfang an Liebe auf den ersten Blick gewesen und ich habe doch gar kein Problem drin gesehen, dass ich... Was haben denn deine Eltern damals gesagt? Also auf den ersten Blick war von meiner Mutter alles in Ordnung und von meinem Vater auch alles in Ordnung. Ehrlich? Da haben die nicht gesagt, hier Junge, also mal ein bisschen abbremsen, muss ja nicht gleich alles... Nee, zu mir persönlich nicht, aber das Problem ist, zu meiner Schwester haben sie es gesagt. Mhm. Ja, und... das habe ich halt auch erst jetzt vor 2 Wochen erfahren. Also ich, wie, vor 2 Wochen hast du es erst erfahren, ja, dass deine Eltern damals nicht damit einverstanden waren? Ja, durch ein nebensächliches Gespräch. Aber halt. komische Eltern. Eltern sagen doch immer gerade heraus, hier, komm, spinnst wohl oder so. Ja, nee. Bei euch ist das anders. Ja. Ja. Die Tanja sitzt ja neben dir, ne? Ja. Gib sie mir mal. Ah, sie traut sich nicht ans Thema. Ach komm, was? Okay. Tanja. Okay, gut, hier hast du. Hallo Domian. Tanja, guten Morgen. Du traust dich nicht? Ach, nee. Unsinn. Jetzt, bin ich aufgeregt. Ja, jetzt haben wir uns ja schon. Wie kam das denn damals? Ich finde das sehr ungewöhnlich, was dein Freund, was Sascha erzählt hat, dass er mit 16 Jahren schon zu dir gezogen ist. Du warst ja immerhin schon eine erwachsene Frau. Wieso hast du das denn so schnell forciert damals, dass du so einen Knaben, sag ich mal, zu dir gleich in die Wohnung geholt hast? Das war in meinen Augen kein Knaben. Bitte? Das war in meinen Augen kein Knabe. Das war kein Knabe? Nein. Er ist ziemlich weit voraus. Aha, na gut, ein gestandener Mann war aber mit 16 aber auch noch nicht. Nee. Wie kam es dazu? Es war halt... Warst du einsam? Wolltest du gerne Kontakt haben und gleich jemanden immer mit in deine Wohnung haben? Nee, nicht unbedingt. Das hat sich alles so ergeben. Mhm. Naja, aber immerhin nur innerhalb eines halben Jahres, ne? Ja, klar. Also es war dann irgendwann so. Ja. Mhm. Und empfindest du es denn auch als so unangenehm, dass die Leute hinter euch her tuscheln und schlecht über euch reden? Ja, ziemlich. Wohnt ihr denn in einem kleinen Ort? Ganz genau. Ganz klar. In dem Ort bin ich auch aufgewachsen. Mhm. Und das ist ein bisschen blöd. Was macht denn der Sascha eigentlich vom Beruf? Im Moment noch Schüler. Ist noch Schüler? Mhm. Ja. Wird er in der Schule auch dumm angemacht, dass er sich mit so einer alten Frau abgibt? Nee, eigentlich nicht. Die wissen das gar nicht. Wie? Die wissen das nicht in der Schule, wenn ihr in einem kleinen Ort wohnt? Ja klar, er ist aber in Saarbrücke auf einer Fachoberschule. Ach so, er ist in einer anderen. Ja. Er ist ein bisschen weiter weg auf der Schule. Ja, mhm. Ja. Ist das denn richtig belastend, dieses Gerede von den Nachbarn? Das ist nur Gerede, das ist auch dumme Anschauerei. Mhm. Die Leute, wo ich halt schon von früher kenne. Mhm. Ja. Gehst du auch arbeiten? Nee, ich bin zurzeit seit der Mutter und Hausfrau. Ja. Ja. Wenn das so unangenehm ist, habt ihr denn schon mal drüber nachgedacht, vielleicht woanders hinzuziehen? Gut, ist im Moment schlecht. Mein Sohn ist jetzt gerade in die Schule gekommen. Mhm, und ich möchte auch nicht gerne wieder da rausziehen. Mhm. Er hat halt hier auch Freunde. War das denn, geht das jetzt schon seit 3 Jahren so, oder hat sich das erst eigentlich in der letzten Zeit so ergeben, dass die Leute so reagiert haben? Nee, ist eigentlich schon von Anfang an. Mhm. Ja klar, jetzt normalisiert es sich ja allmählich auch, erst bei 20. Es ist ja nicht mehr so schlimm, wenn man... Ja, klar. Ja, was bleibt übrig? Müsst ihr jetzt durch, ne? Wie gehst du denn damit um, wenn die Leute gucken? Also sie gucken ja nur. Also gut, mit der Zeit, Domian, gewöhnt man sich an, das wegzusehen. Ja, ja, klar. Und dann denke ich mir, die haben selber dir gedunscht, sie sollen halt gucken, was sie aus ihrem Leben machen. Sagen sie denn auch etwas zu euch? Nee. Direkt ins Gesicht, das nicht? Nee, ne? Wohnt ihr in einem Mietshaus? Ja. Und wie ist das da so mit der Nachbarschaft? Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Also ich sag dir, jedes Jahr, das vergeht, desto mehr werden die Leute sich beruhigen, weil Sascha älter wird und dann gleicht ihr euch auch an äußerlich. Dann ist der Altersunterschied wahrscheinlich gar nicht mehr so bemerkbar. Ja klar, ich sag im Moment nicht gerade so bemerkbar. Also ich sehe ihn so alt nicht auch. Ja klar, und es sind ja nur 10 Jahre, ne? Ja klar. Wenn du mal, sagen wir mal, 75 bist und er 65, dann guckt da auch keiner im Altenheim mehr hinter euch her. Nee. Ja. Ich wünsche euch so eine schöne, lange, glückliche Zeit. Vielen Dank. Und denkt einfach, rutscht mit dem Puckel runter, da in eurem Dorf oder Ort, wo immer ihr da auch wohnt. Okay. Ja? Viel Glück, alles Gute. Danke. Wiederhören. Auch mit deiner Sendung. Ja, danke schön. Tschüss. 1.34 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. genau, 1.35 Uhr, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Sendung, eine freie Show, eine offene Show. Und das heißt, dass ihr euch bei mir ganz einfach melden könnt, wenn ihr mit mir hier in der Sendung live reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8111. Und eine kleine Richtigstellung an dieser Stelle mal. Ich habe ja vorige Woche im Rahmen einer Postecke eine spaßige Bemerkung gemacht, nämlich, dass ich im Hauptberuf Chef einer Nacktputzagentur bin. Das habe ich da gesagt mit Schmunzeln. Dieses war natürlich ein Scherz. Wir kriegen nämlich ständig Anfragen hier aus dem Köln-Bonn-Düsseldorfer Raum und Leute wollen gerne bei meiner Nacktputzagentur buchen. Es war nur ein satirischer Scherz, also es stimmt nicht. Ach ja, das Thema morgen. Das Thema morgen heißt, dieser Sex hat mein Leben verändert. Geht mal in euch rein und überlegt, was ihr sexmäßig gemacht habt. Und wenn ihr sagt, ab diesem Erlebnis ist irgendwie alles anders bei mir geworden. Ich ticke sexuell ganz anders, ich fahre auf andere Dinge ab, ich bin vielleicht viel sensibler geworden oder ich habe gewisse Dinge entdeckt, dann seid ihr morgen meine Gesprächskandidaten. Dieser Sex hat mein Leben verändert. Das ist morgen hier Thema bei Domian. Jetzt geht es weiter mit Peter und Peter ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Peter. Mein Thema ist, ich habe eine unheilbare Krankheit. Mhm. Die nennt sich Myasthenie. Myasthenie? Myasthenie. Aha, was ist das für eine Krankheit? Ja, eine Muskelkrankheit, aber eigentlich wieder nicht. Eigentlich kommt das von meinem Immunsystem her. Mhm. Ich habe einen Immundefekt, ist das. Und das heißt, ich habe keine Kraft. Nirgendwo. Ob das jetzt Beine sind, Lunge, also ich kann nicht mehr richtig tief durchatmen, kann ich nicht mehr. Mhm. Da kommt von der Thymusdrüse her. Kannst du denn gehen, dich bewegen? Ja, mittlerweile kann ich jetzt schon wieder, weil ich bekomme die Medikamente, die nennt sich Mestinon. Mhm. Das sind eigentlich die Pillen, die verhindern, dass die Antikörper in meinem Muskel weitergeleitet werden. Also ist das eine Autoimmunerkrankung? Genau. Mhm. Und das reicht aber noch nicht, weil die Medikamente werden die nicht mehr wirken. Und deswegen bekomme ich auch einen Immunblocker, dann nennt sich Imorec. Du hast diese Krankheit von Geburt an? Nein, die habe ich erst seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten erst? Ja, das ist auch eine sehr seltene Krankheit. Also ich habe noch keinen getroffen und noch konnte mit keiner darüber reden, der sowas hat. Wie hat die sich denn vor 3 Monaten bemerkbar gemacht? Also plötzlich? Ich habe vorher ein bisschen Kraftsport gemacht. Was hast du gemacht? Kampfsport? Nee, Kraftsport. Kraftsport. Zu Hause, so privat. Mhm. Und dann hatte ich auch mal ziemlich Muskelkater gehabt und hatte auch keine Kraft mehr. Das war dann gut, Muskelkater, keine Kraft, okay. Dann war der Muskelkater weg, meine Kraft war aber immer noch nicht da gewesen. Ja, dann habe ich das 3 Monate von mir hergeschoben. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht richtig schlucken, meine Augenlider sind runtergefallen. Mhm. Dann war das so weit gewesen, dass ich einmal auf der Straße zusammengebrochen bin, ich konnte gar nicht mehr aufstehen. Ich musste 5 Minuten auf dem Bordstein sitzen bleiben, bis ich erstmal aufstehen konnte. Dieses muss ja dann gestern gewesen sein. Bitte? Dieses muss dann ja gestern gewesen sein. Weil du gerade gesagt hast, vor 3 Monaten hast du es erst bemerkt. Ja, das passiert mir jetzt sogar noch ab und zu mal. Da ich jetzt mal so durch die Straßen laufe und dann, wenn ich dann den Bordstein runtergehe, dann knackt mein Bein so weg und dann komme ich aus einer Kraft nicht mehr hoch. Dann muss ich erstmal 5 Minuten sitzen bleiben. Mhm. Und dann hat sich mein Körper einigermaßen wieder erholt, dass ich dann wieder aufstehen kann. Also ich traue mich eigentlich gar nicht mehr so richtig auszugehen. Also du hast vor 3 Monaten das zum ersten Mal bemerkt. Ja. So, und dann hast du gerade gesagt, nach 3 Monaten ist das und das passiert. Dann bin ich erst zum Arzt gegangen. Mhm. Und dann hat er mir ja gesagt, ja, Sie haben Myasthenie. Mhm. Dann bin ich dann in eine neurologische Klinik gekommen. Da haben die überhaupt spezielle Untersuchungen mit mir gemacht. Und dann sagten sie mir, die müssten mir die Thymusdrüse entfernen. Also die in unserem Brustkorb. Die mussten also den ganzen Brustkorb aufmachen, haben die Drüse entfernt. Und danach war da 4 Tage auf Intensiv. Und während Intensiv, nach der Operation, einen Tag später, musste ich direkt schon laufen, was für mich schon heftig war. Ich komme mit diesen Zeiten nicht klar, Peter. Du erzählst mir, dass es vor 3 Monaten aufgetreten ist. Ja, also ist so lange gemerkt habe ich jetzt Oktober. Oktober fing es an. Ja. Letzten Jahres Oktober. Ja. Und dann habe ich 3 Monate, wurde das dann immer schlimmer. Achso, und danach bin ich dann erst zum Arzt gegangen. Achso. Und dann am 15. Dezember wurde ich dann operiert. Und können die Ärzte denn was Konkretes zu dieser Krankheit sagen? Ja, eigentlich nicht. Die Krankheit gibt es wohl erst, haben die erst entdeckt vor 20 Jahren. Und einer sagte mir, ich würde meine ganze Kraft wieder kriegen. Der andere sagt, die kriegen gar nicht mehr ihre Kraft wieder. Einer sagt, die kriegen zu 50% ihrer Kraft wieder. Wie wird diese Krankheit denn ausgelöst? Weißt du das? Vom Immunsystem. Mhm. Das ist ein Immundefekt, ist das. Mhm. Das Immundefekt hat meine Thymusdrüse, normalerweise dürfte man in dem Alter, wo ich jetzt bin, die Thymusdrüse gar nicht mehr haben. Die wird so klein, die sieht man nachher gar nicht mehr. Mhm. Aber statt die sich bei mir verkleinert hat, hat die sich bei mir vergrößert. Mhm. Das kam vom Immunsystem her. Und die Thymusdrüse hat Antikörper in meinem Muskel ausgeströmt. Und dadurch habe ich keine Kraft mehr. Hat man die Drüse denn jetzt entfernt? Ja, die Drüse hat man entfernt. Die hat man entfernt. Und hast du danach dann eine Besserung verspürt? Ja, aber nur weil, da haben die mir auch gesagt gehabt, haben wir auch erst später erfahren, weil das Immunsystem dadurch sich darauf konzentriert hat, meine Narbe zu verheilen. Also das Ganze, was da drin gemacht wurde, musste erstmal heilen. Mhm. Das hat halt die Kraft, die Krankheit nicht mehr angegriffen, so richtig. Ja. Danach, wo alles verheilt war, brach die Krankheit wieder richtig durch. Also es kann nicht mehr, also die haben die nur entfernt, damit es nicht mehr schlimmer werden kann. Mhm. Wie geht's dir jetzt ganz aktuell heute ja, Abend? Momentan geht es, ja, ich kann richtig reden, kann ich. Aber ich könnte jetzt nicht rausgehen, Fahrrad fahren, könnte ich gar nicht. Hast du Beschwerden? Tut es dir weh beim Atmen auch, jetzt im Moment? Nee, also die Narbe ist gut verheilt, alles in Ordnung. Mhm. Nur manchmal, wenn ich diese Dose liegt hier, ne, im ja, Brustkorb. Genau, Thorax. Ja, genau. Nur wenn ich ein, zwei Stunden laufe, dann passiert man ab und zu mal, dass ich nur noch bis zur Hälfte durchatmen kann. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich hatte Schlosser gemacht. Das kannst du jetzt nicht weiter ausführen im Moment. Dadurch kann ich nicht mehr körperlich arbeiten. Wie gehen die Ärzte denn jetzt im Moment mit der Krankheit um? Welche Therapieform, Langzeittherapien sehen die denn? Eine Langzeittherapie ist, dass ich jetzt Imurec bekomme. Das ist ein Immunblocker. Das tut mein Immunsystem runterschrauben, um 50%. Hat das Nebenwirkungen? Ja, viele Nebenwirkungen. Also das Schlimmste, die Nebenwirkung ist, dass ich dadurch Krebs bekommen kann. Das was? Dass ich Krebs bekommen kann. Weil das Immunsystem dann nicht mehr gegen die Krebszellen so stark angeht wie vorher. Mhm. Haben die denn gesagt, dass du eine Chance hast, dass das wieder völlig normal wird? Ja, einer sagt ja, anderer sagt nein, anderer sagt so 50%. Würdest du gerne Kontakt haben mit anderen Menschen, die diese Krankheit haben? Ja, gerne. Dann sag nochmal die Krankheit, wie die heißt. Also, es gibt also, der Oberbegriff heißt Myasthenie. Mhm. Meine Krankheit ist Myasthenie gravis. Das ist speziell meine Krankheit. Klingt sehr speziell, aber derjenige, der es hat, wird jetzt direkt wahrscheinlich helle Ohren bekommen haben und sagen, hast du dich hier schon mal kundig gemacht, so nach Selbsthilfegruppen? Ja, ich habe schon mal angesprochen, dann haben die gesagt, ja, dann müssen sie mal in Büchern gucken, sie wollen in die Bücherei gehen, gleich mal nachgelesen, ja, das stand aber nicht vor, das hat dann immer so meine Krankheit drin. Pass auf, Peter, ich würde Folgendes vorschlagen. Wenn sich jetzt jemand gemeldet hat, dann kann der sich, wenn jetzt jemand zugehört hat, kann der sich bei uns melden und wir reichen die Telefonnummer an dich weiter. Dennoch würde ich gerne vorschlagen, dass du auch nochmal mit meiner Psychologin redest, da wir hier ausgerüstet sind mit allen möglichen Selbsthilfeorganisationen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vielleicht, die soll mal nachgucken, vielleicht findet sie ja genau zu diesem Krankheitsbild auch etwas und dann kann sie dich direkt dann damit schlau machen. Ja, das wäre gut. Ja, so machen wir das mal. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und vielleicht können wir dir damit ein bisschen behilflich sein. Ja, danke schön. Okay, tschüss. Jo, tschüss, Dorian. Susanne, 23, guten Morgen. Mhm. Susanne? Ja, hallo. Guten Morgen. Dein ja, Thema. Guten Morgen. Ja, ich bin in der Leitung. Du bist jetzt in der Leitung. Ja. Du bist jetzt auch bei mir und auf Sendung. Oh wei. Oh weia. Ja. Pass auf, was du jetzt sagst. Ja, ich glaube auch. Alle hören jetzt mit. Ja, also ich rufe zum Thema an, vor der Hochzeit kalte Füße kriegen. Vor der Hochzeit kalte Füße kriegen? Ja. Also ich habe vor meinen Hochzeiten immer kalte Füße gehabt. Ist doch normal. Ja, ich auch. Ist das normal? Ist völlig normal, ja. Ja. Ich habe 3 Hochzeiten hinter mir. Ich hatte immer kalte Füße. Ja, also bei mir ist es auch so. Und ich denke, ist auch wieder ein Scherz. Ich sag's nur mal jetzt genau. Ja, also ich bin 23. Ja. Und ich kenne meinen Freund, seitdem ich 14 bin. Also eigentlich schon vorher, aber mit 14 und er war 15, sind wir halt zusammengekommen. Und sind seitdem auch ein Herz und eine Seele und... Und wollt jetzt heiraten. Genau. Ich halte das für viel zu früh. Ja, nein. Also eigentlich war es bisher immer alles klar. Wir waren uns immer toll. Wir sind total verliebt und heiraten war eigentlich nur so die letzte Konsequenz. Mhm. Ja, und seitdem das irgendwie feststeht und seitdem der Termin näher rückt, kriege ich irgendwie kalte Füße. Wann ist der Termin denn geplant für wann? Ja, also in 3 Wochen standesamtlich und im September kirchlich dann. Schon in 3 Wochen? Ja. Du kriegst wirklich kalte Füße? Ja, aber das heißt, dir ist auch mulmig, ne? Auch im übertragenen Sinne. Total. Warum ist dir denn mulmig? Ja, also ich weiß es auch nicht. Eigentlich habe ich meinen Partner immer belatschert, so nach dem Motto, jetzt lass uns doch mal endlich heiraten. Das heißt, es ging von dir sogar aus? Ja, ich dachte, da ändert sich doch nichts. Wir sind uns bis jetzt treu gewesen und warum denn nicht heiraten? Mhm. Und man kann ja auch untreu sein, wenn man verheiratet ist. Also es ist völlig egal. Genau. Und wir sind jetzt so lange zusammen, jetzt lass uns doch auch endlich halt so den letzten Schritt gehen und... Genau. Fest, ne? Ja. Ja. Und er immer so, ja, ich bin noch so jung und keiner in unserem Bekanntenkreis ist aber bis jetzt verheiratet und... Er ist so alt wie du, ne? Ja, ein Jahr älter. Ein Jahr älter. Mhm. Ja, und dann irgendwann hat er dann ja gesagt und mit dem Moment fing dann bei mir an, so die Flatter zu gehen. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber Das ist die Angst vor der endgültigen Entscheidung, ne? Ja. Wobei so endgültig ist die ja auch nicht. Also. Aber Susanne, wirklich ganz im Ernst, ich verstehe das nicht, warum man sich in so jungen Jahren auf sowas einlässt. Warum? Was verändert das denn? Wohnt ihr zusammen auch? Ja, wir wohnen jetzt seit 2 Jahren zusammen. Was verändert das? Nichts, gar nichts. Nee, schon irgendwie. Ja, was denn? Aber wenn du zu irgendeinem blöden, mit Verlaub, ich bitte um Entschuldigung, liebe Standesbeamten, zu irgendeinem Beamten gehst, und der bescheinigt dir deine Liebe zueinander und seitdem, dann ist plötzlich bei euch alles ganz anders und tiefer und gewichtiger und so. Das ist Unsinn. Es ist ja eigentlich nicht so, aber ich kann halt nicht gegen das Gefühl an. Also in dem Moment, wo man dann halt sagt, ja, jetzt sind es nur noch 3 Wochen halt, der Countdown läuft so bei uns, muss ich sagen, in dem Moment fängst du an zu überlegen, ist das denn jetzt auch das Richtige und dein ganzes Leben so fest und... Kann man denn da jetzt, ginge das jetzt rein, man kann doch einen Rückzieher machen, ne? Ja, ich glaube, ich bin auch eine von den Bräuten, die 5 Minuten vorher irgendwie... Also sei, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt sagen würdest hier zu deinem Freund, pass auf, ich glaube, das ist doch noch ein bisschen früh. Lass uns doch nochmal alles rückgängig machen und ein bisschen warten. Finde ich ganz, ganz, ganz okay. Ja? Ja, finde ich viel, viel besser, als wenn man mit einem unguten Gefühl dahin geht. Wenn man das macht, muss man das 150%ig wollen. Man muss da hingehen und sagen, toll, so will ich's. Aber wenn man auch nur einen Hauch von Bedenken hat, sollte man das sofort als abbremsen. Und im Moment kannst du es noch abbremsen, könnt ihr es abbremsen. Ja, schämst du dich vor den... Eigentlich sind keine Bedenken da, weil wir kennen uns so lange, wir kennen unsere guten und unsere aber du hast ein ungutes Gefühl, das reicht schon aus. Ja, das Gefühl. Und ich weiß halt nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, ob die auch vor der Hochzeit irgendwie gedacht haben, eigentlich möchte ich jetzt doch noch mal lieber ein halbes Jahr warten, weil irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, ja, wir machen das jetzt und dann hat man alles geplant, hat alle Einladungen geschrieben und... Habt ihr schon geschrieben? Ja, und jetzt sind alle Leute eingeladen und... Ja, würdest du dich auch schämen jetzt vor der Familie und so? Wenn ja, weil ich bin absoluter Familienmensch und wir verstehen uns so gut, wir lieben uns, es ist eigentlich alles okay. Susanne, jetzt lass uns doch mal unter uns beiden, wir sind ja alleine. ganz alleine. Dein Freund hört ja nicht zu, oder? Ich glaube nicht. Der hört nicht zu, das ist schon mal gut. Mal reden. Könntest du denn nur mal so überdacht, ne, so um 1000 Ecken, könntest du dir vorstellen, vielleicht auch mal so als Erfahrung, auch mal vielleicht mit einem anderen Mann auch mal ins Bett zu gehen? Würde dich jetzt interessieren, einfach mal nur so als sexuelle Erfahrung, sagen wir es mal. Ja, könnte ich mir vorstellen, obwohl ich mir denke, dann wäre irgendwo zwischen uns auch der Zauber zerstört. Also ihr seid auch beide, ihr habt noch keinen anderen Menschen angerührt, nur euch, ne? Ich glaube, dass das nicht gut ist, so in eine Ehe zu gehen. Ich finde, dass man schon seine Erfahrung gemacht haben sollte, finde ich. Weil über kurz oder lang bricht diese Sehnsucht, glaube ich, auch aus. Es mag Ausnahmen geben, aber ich glaube, das sind wirklich so seltene Fälle. Ja, das ist es eben auch. Wir haben da auch letztens drüber gesprochen, ganz offen, und haben gesagt, sollen wir denn nicht beide nochmal irgendwie so auf die Piste gehen und nochmal gucken? Und dann war eigentlich, also der Gedanke war schon reizvoll, aber in dem Moment, wo wir dann gesagt haben, ja okay, wir machen das, dann haben wir beide wieder den Rückzieher gemacht und haben gesagt, nee, doch nicht. Da wird zwischen uns so viel kaputt gehen, dann... Ich glaube gar nicht mal. Du hast gesagt, das wäre entzaubert von eure Beziehung, oder wie hast du dich ausgedrückt? Ja, ich denke, dann wäre irgendwie auch der Zauber weg. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Wenn man vielleicht dann erkennt, wenn man so einige Ausflüge gemacht hat in andere Welten, dann weiß man das vielleicht erstmal wertzuschätzen, die Liebe und die Verbindung zu dem eigentlichen Partner. Und ist vielleicht dann noch viel überzeugter von der Qualität, die einen da verbindet mit dem anderen. Ja, vielleicht bin ich da auch zu altmodisch für. Also eigentlich, wir sind beide halt sehr treue Menschen und wir könnten nie im Leben halt das dem anderen verheimlichen oder so. Und ich hätte viel zu viel Angst, dass ich ihn damit verletze. Aber du würdest es gerne mal tun. Wenn ich alleine wäre, ja. Ja, ist auch normal. Ich finde es auch normal. Aber ich denke, ich habe ja auch irgendwo eine Verantwortung zu tragen. Ja, ist klar. Ist völlig in Ordnung. Ist auch sehr, sehr lobenswert, dass du das so siehst. Aber Susanne, was spricht dagegen, wirklich jetzt abgesehen von der Peinlichkeit in der Familie, na gut, da muss man mit leben, doch nochmal zu sagen, ich finde das sehr ehrenwert, wenn man einen Schritt nochmal überdenkt und sagt, okay, ich möchte doch nochmal, wenn wir mit 25 heiraten, ist es immer noch gut. Ihr brecht euch da keine aus der Krone. Ja. Und lass die Leute blödes Zeug über euch reden. Kann ja sein, dass die schwätzen. Dann ist es auch egal. Ja, das stimmt. Was meinst du denn, wie er darauf reagiert? Da hast du mit ihm schon drüber gesprochen, über eine eventuelle Verschiebung. Ja, wir haben halt auch schon verschoben jetzt von Mai auf September die kirchliche Hochzeit, weil das kam halt terminlich nicht so gut aus. Und irgendwo waren wir auch beide ganz froh, dass wir das jetzt noch ein halbes Jahr rausrücken können. Ja, aber die standesamtliche Sache, ne? Da ist es ja dann schwarz auf weiß. Ne? Ja, genau. Also du meinst, er wäre gar nicht so böse mit dir, wenn du sagen würdest, lass es uns doch nochmal ein bisschen schieben. Nein, er bestimmt nicht, obwohl er sich schon seine Gedanken machen würde, warum jetzt. Vielleicht ist das aber auch ein Zeichen deiner Verantwortung, deines Verantwortungsbewusstseins, wenn du jetzt sagst, wir schieben es nochmal ein bisschen. Ich finde das sehr respektabel, wenn ich das hören würde im Freundeskreis, würde ich denken, okay, das sind Leute, die sich Gedanken machen und die sich noch nicht ganz sicher sind. Aber man hört das halt nie von anderen Leuten, man hört immer nur, dass alles wunderbar klappt. Umso besser, dass du angerufen hast und das mal genauso differenziert auch erklärt hast. Ich glaube, dass viele sich gar nicht trauen, das auszusprechen, was du gerade ausgesprochen hast. Ja, ich traue mich das auch eigentlich nicht. Ich denke auch, ich komme in die Hölle, wenn ich sowas erzähle. Nein, du kommst nicht in die Hölle, du kommst in den Himmel, da sorge ich persönlich für. Nee, eigentlich ist es ja auch total bescheuert. Man lebt so jahrelang zusammen und wenn man dann irgendwie so schwarz auf weiß machen will, dann zieht man so irgendwie innerlich zurück. Ja, aber man soll auch vielleicht so auf seine Grundgefühle hören. Wenn da wenn da auch nur irgendetwas in dir piepst, nein, vielleicht nicht oder so, dann stoppt das alles erstmal. Ja, gut. Schreibt mir doch mal, ob ihr es wirklich gestoppt habt. Ja, das mache ich. Das würde mich interessieren. Ja, ich bin auch mal gespannt. Grüß deinen Freund von mir. Ja, mach ich. Danke. Tschüss. Sebastian. Hey. Hey. 16 Jahre alt. Ja, genau. Ja, Domian, ich hatte schon mal vor ungefähr einem halben Jahr angerufen. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Und was ging es denn da? Mehr oder weniger ein Eifersuchtsdrama. Da habe ich einen Jungen ziemlich brutal zugerichtet. Ah. Mit einem Jochbeinbruch. Du warst das. Ja, ich war das. Ich weiß das. Und du hast dich, ich habe zu dir gesagt, geh hin und entschuldige dich bei dem, weil es gab keinen Grund, dass du den so zusammengeschlagen hast. Eigentlich. Ja, eigentlich, ja. Und du hast dich gesträubt und hast gedacht, nee, was soll ich denn? Du hast den richtig übel zugerichtet. Ja. Und ich habe dich ziemlich zugequatscht, ne? Ich weiß noch. Ja. So, erzähl mal, jetzt hast du dich nochmal bei mir gemeldet. Was denn passiert seitdem? Ja, ich wollte dir eigentlich mal erzählen, dass danach schon wieder was vorgefallen ist. Und du hast dich bei dem nicht entschuldigt? Doch, hatte ich ja. Ich hatte es doch versucht damals. Da war doch nachher noch eine Palaver mit den Freunden. Und der hat die Entschuldigung dann schon mehr angenommen. Ach ja, so war das. Hm? Aber du sollst ihm vielleicht nochmal schreiben, oder? Das hast du nicht gemacht. Nee, das hat sich nicht. So, und jetzt bist du wieder rückfällig geworden. Ja, bei wem? Aber ich war ein anderer Junge. Ich war vor kurz, 2 Monaten in Urhaft. Weil hier in meiner Stadt, in Krefeld, in der Diskothek waren wir. Ja, und dann meine Kumpels und ich haben wieder so Palaver gekriegt. Ja, und da ich auch eine Gaspistole besitze, habe ich dann. Wie Palaver gekriegt? Wie kriegt man Palaver? Ja, das war halt wieder unnötig. Da war wieder einer von unseren Leuten, war wieder am Tanzen. Der eine hat, der Sergei hieß der Junge, hat ihn angerempelt beim Tanzen, der hat sich sogar noch entschuldigt. Ja, und so ging das dann immer weiter. Ja, weißt du, was ich nie kapiere bei diesen Geschichten, Sebastian, dass ihr, die ihr so draus seid, oder du jetzt auch in dem Fall, dass ihr euch immer so leicht provozieren lasst. Wegen so einem Piss, sich anrempeln zu lassen in der Disco, da würde ich, und wenn er sich noch entschuldigt hat. Und dann, warum schaukelt sich das dann immer so hoch gleich zu so einer schlimmen Sache, die jetzt, ja, erzähl mal, was genau dann passiert ist da? Ja, und dann hat er halt angefangen, da hat dem Sergei, ich nenne jetzt einfach mit dem Namen, hat ihm eine geklatscht mit der flachen Hand. Ja, und der ist dann halt auch zu seinen Freunden gegangen und die sagten dann auch zu uns, wir sollen vor die Tür gehen und so. Ja, und wir sind dann zu unserem Auto gegangen, sind auch viele ältere Leute bei. Zu dem Auto sind wir dann gegangen, ja, dann habe ich schon meine Gaspistole genommen. Ja, wir sind dann wieder hingegangen, ich habe 3 Kugeln waren drin, die habe ich alle 3 abgefeuert. Und dann nachher habe ich, noch mit der Gaspistole, habe ich die so umgedreht mit dem Griff die ganze Zeit zugeschlagen. Krass, ne? Ja. So, und dann? Danach warst du im Knast? Ja, kurz vor Weihnachten bin ich reingekommen und am 7. oder 8., das kann ich jetzt leider nicht mehr genau sagen, bin ich wieder rausgekommen und am 5.5. habe ich meine Gerichtsverhandlung. Warum bist du wieder rausgekommen? Ja, das wurde mich vorhin schon gefragt. Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder auf freien Fuß bin. Eigentlich. Also du hast die Gerichtsverhandlung und das kann dann kann dir drohen, dass du dann aber schon noch länger wieder rein musst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich behaupte jetzt einfach mal, ich muss auf jeden Fall wieder länger rein. Warst du jetzt eigentlich das erste Mal im Knast? Nee, ich war als es passiert ist mit dem Christian, mit dem Jochbeinbruch, da war ich schon mal in den Sommerferien 6 Wochen. Ja, genau, so war es. Ja. Ja, Sebastian, das erzählst du mir alles so locker und flockig und das hat so einen Beigeschmack wie, naja, es ist jetzt so und es wird immer wieder vorkommen und ich plane so die nächsten 20 Jahre immer wieder im Knast zu sitzen. Ich glaube auch nicht, dass wenn ich mich von den, dass ich von den Leuten loskomme so. Mhm. Weil, aber ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer, ne? Ja, wenn ich von den Leuten vielleicht loskommen würde, wäre das ganz anders. Mhm. Das wüsste ich auch selber. Aber ich weiß nicht, Du weißt nicht, wie du das machen sollst, ne? Ja, das genau. Auch, ich glaube, dass du es eigentlich würdest wollen. Wenn du gute Leute um dich herum hättest, so habe ich den Eindruck von dir, dass du es schaffen würdest. Ich glaube, dass du ein ganz guter Typ bist, eigentlich. Ja. Aber dazu musst du selbst auch ein bisschen was beisteuern. Warum kaufst du dir überhaupt so eine Gaspistole? Wenn du schon weißt, dass du so empfänglich dafür bist. Hm. Ich weiß auch nicht, das habe ich einfach so aus... War eigentlich Blödsinn, aber zu meinem eigenen Schutz vielleicht, oder... Ach Quatsch. Das brauchst du nicht. Wie war das nochmal? Was machst du so sonst so vom... Beruf hast du keinen, ne? Jobs nicht? Beruf habe ich keinen, ne. Von was lebst du? Ja, Eltern, Mutter. Mhm. Bei denen zu Hause, ne? Ja. Nur bei der Mutter? Ja, meine Mutter immer noch. Hast du noch Geschwister? Das ist auch meine große Sorge, weil meine Mutter ist alleinstehend, ja, mit Heim und... Hast du Geschwister? Ja, Halbgeschwister, aber die sind schon 30 und... Die sind aus dem Haus? Ja, die sind aus dem Haus. Wie reagiert deine Mutter denn jetzt auf all dieses ganze Theater mit dir? Ja, die ist fertig mit der Welt, die weiß nicht, was sie machen soll. Magst du deine Mutter? Bitte? Magst du deine Mutter? Ja, auf jeden Fall. Sehr? Ja. Und du tust ihr jetzt ganz schön weh damit, ne? Ja, klar. Da habe ich schon große Angst vor, jetzt nach der Gerichtsverhandlung, dass ich irgendwie heim oder... Ich weiß nicht. Knast, nicht heim, Knast? Ja, aber ich komme ja auch irgendwann mal wieder raus, wenn ich so das Sorgerecht entzogen bekomme. So, ja, klar. Auch das macht dir nicht irgendwie ein bisschen Feuer unterm Arsch, dich vielleicht da zu entscheiden, ich will mich verändern, dass du deiner Mutter so viel Ärger und so viel Kummer machst. Doch, klar. Aber da denke ich immer nur drüber nach, wenn ich alleine bin. Mhm. Aber wenn ich dann... Sebastian, du brauchst einfach einen guten Ansprechpartner, der mit dir so dein Leben mal durchspricht, wie du alles anders machen kannst. Mhm. Es ist zwar okay, hier mal anzurufen, aber das schaffen wir natürlich nicht innerhalb von 5-10 Minuten hier. Du brauchst einen guten Typ, vielleicht einen Psychologen oder was ich will, in einer Beratungsstelle, der mit dir gezielt überlegt, so und so, das muss ich machen. Würdest du dich denn darauf einlassen wollen? Ja, warum eigentlich nicht? Aber ich weiß, manchmal überlege ich mir das, aber manchmal denke ich dann auch, das kannst du nicht machen, weil dann wirst du nachher als krank abgestempelt. Also ich stufe dich jetzt mehr als krank und stempel dich jetzt mehr als krank ab. Als krank und eine Flasche, was du dann machst. Das ist kein Zeichen von besonderer innerer Stärke, wie du dich dafür hältst. Ich finde das schwach. Ich finde das viel stärker, wenn du dein eigenes Leben in die Hand nehmen würdest und das wirklich auch formen könntest. Das kannst du ja nicht, fängst du nur rum. Du legst auf Kosten deiner Mutter, machst dir nach großem Kummer und schickst andere Leute zusammen. Finde ich nicht gerade sehr beeindruckend. Ja. Und die Leute vermutlich, die mit denen du zusammen bist, die sind genauso drauf, ne? Ja, klar. Mhm. Teilweise noch schlimmer. Mhm. Wir haben uns auch alle in diesem, ja, okay, in so einem Verein haben wir uns kennengelernt. Mhm. Kampfsport und ja, und von daher wissen wir auch, das ist auch das Problem, weil wir wissen von diesem Verein jetzt halt, was wir drauf haben. Mhm. Ja, das setzen wir auch ein, was wir können. Ja, aber der kluge Kämpfer weiß das zwar, aber er setzt es nur im absoluten Notfall ein, Sebastian, das weißt du auch. Im absoluten Notfall, und das war kein absoluter Notfall, den du gerade geschildert hast. Was machen wir jetzt? Also ich finde es erstmal gut, dass du nochmal angerufen hast. Ich will dich jetzt nicht einfach läppisch an meine Psychologin weiterverweisen, aber dennoch möchte ich das, weil ich mir vorstelle, dass du mit ihr vielleicht mal so ein paar Sachen durchsprechen kannst, mit wem du eine Gesprächsbasis finden wirst demnächst. Du wohnst in Krefeld, sagst du, ne? Ja. Vielleicht gibt es da ein paar gute Anlaufstellen und die könnte sie dir vielleicht vermitteln. Mehr kann ich jetzt irgendwie nicht für dich tun, habe ich keine andere Idee, Sebastian. Ja, okay. Außer dir nochmal, so wie ich es gerade gemacht habe, dir meine Meinung gesagt. Dass sehr viel, du bist auch noch kein Kind mehr. Dass sehr viel auch an deinem eigenen Willen liegt, was du willst. Du musst das jetzt erstmal ausbaden, was da passiert ist. Und dann musst du irgendwie neue Akzente setzen, wenn du rauskommst. Wir rufen dich gleich nochmal an, leg mal auf. Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen heißt unser Thema: Dieser Sex hat mein Leben verändert. Gibt es einen Sex, ein besonderes Sexvorkommnis, ein besonderes Sexerlebnis, das ihr hinter euch habt und ihr sagt, seitdem ist irgendwie alles anders. Ich ticke sexuell eigentlich seit dieser Zeit heftig anders oder zumindest ein wenig anders. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, morgen geht's los. Um 1 Uhr, Radio 1 Live für der Fernseher und ab 0 Uhr könnt ihr schon unter der bekannten Telefonnummer anrufen. Ich wünsche eine schöne Nacht und freue mich. Bin sehr gespannt auf morgen. Bye, bye.